aus dem Scheißhaus, ich scheiß auf dich. Man soll nicht auf alles scheißen, wieso eigentlich nicht? Yo, ich chill lieber und scheiß auf die, die mir sagen, ich soll meinen Arsch hochkriegen und mal endlich was starten. Es ist doch so, wie es ist. Der Druck muss raus, wer meiner Meinung nach scheiße ist, dem sag ich das auch. Ey yo, ich bade in Flows, bin ja schließlich Florist. Weißt du, was mir scheißegal ist, wer deine Crew ist? Ich scheiße auf die Polizei, dieses ekelhafte Bad im Bullensack, der nur durch seinen Job was zu sagen hat. Ich scheiße auf Leute, die ich nicht kenn. Respektiere nur meine Freunde und meine Fans. Ich will jetzt keine Scheiße hören, ich will jetzt was schreiben. Moment bitte, doch ich muss eben mal scheißen. Es heißt, man soll beim Pressen aber nicht übertreiben. Es könnten Äderchen platzen und das Arschloch könnte reißen. Yo, yo, scheiß drauf. Ich muss scheißen wie ein Bär. Zurückhalten ist zu schwer. Schöne Grüße, die Floristen. Da sind auch nur hingekackt und hingeschissen. I shit on you, what? I shit on you, what? I shit on you. Der gleiche Kreislauf. Morgen steh ich auf und hab mal wieder keinen Bock drauf. Also erstmal auf den Pott, wo ich die Scheiße drop. Und wenn's mit allem so leicht wäre, wäre wirklich alles top. Denn dann würde ich diese Sabbel backen, einfach in die Schüssel packen, flutschen weg die ganzen Spacken. Doch so muss ich darauf kacken. Denn wenn's im Magen drückt und die Natur sich ihren Dingen widmet, mache ich's geschickt, indem ich's jedem auf die Nase binde. Und jedem, der sich blickt, bekommt direkt einen dummen Blick. Und dann schreie ich ihn an, let's talk about shit. Denn was raus muss, muss raus. Und gut Schiss will bekanntlich Weile haben. Deshalb verbrachte ich damit auch schon den einen oder anderen drauf. Zu scheißen hab ich früh gelernt, weil's manchmal echt entspannt ist. Floristisch dicker Power Schiss auf diesem Track in dein Gesicht. Also check die Scheiße aus und sei mal für eine Weile leise. Denn keiner will dein Bullshit hören, weil einfach alle auf dir scheißen. Oh, scheiß drauf. Ich muss scheißen wie ein Bär. Zurückhalten ist zu schwer. Schöne Grüße, die Floristen. Da sind auch nur hingekackt und hingeschissen. I shit on you, what? I shit on you, what? I shit on you. Deine Eltern waren scheiße, guck wie scheiße du bist. Ich bin wie Frankie Kubrick. Dreh den Zeiger zurück. Es macht tick tick und wir sind wieder back mit neuem Shit Shit für die Hitlist. Yo, pack du mal lieber ein, dieser Track handelt von Scheiße, also passt du da gut rein. Yo, ich scheiß auf die Polizei, Line für Line, Rhyme für Rhyme. Scheiße auf euch, ich scheiße auf euch, ich scheiße auf euch, ich scheiße auf euch. Scheiß auf diesen Kreislauf im Rap Game. Toy Wack MCs wollen ballern so wie Max Payne. Doch beim Rappen gackert ihr wie ein Truter an. Ihr nennt das Dope Shit, bei den Floristen heißt das Stuhlgang. Nein, ihr kommt nicht cool an mit euren Atzenrappern. Ich will diese Spasten scheppern. Und wenn sie diesen Track hören, wisst ihr, scheiße auf euch. Und so bleibt es, ich geb nen dicken Scheiß auf alles. Macht Platz, ihr kommt die Feier. Yo, yo, scheiß drauf. Ich muss scheißen wie ein Bär. Zurückhalten ist zu schwer. Schöne Grüße, die Floristen. Da sind auch nur hingekackt und hingeschissen. I shit on you, what? I shit on you, what? I shit on you. Okay. I shit on you, what? I shit on you, what? I shit on you. Listen.